Peter, Michael, was weißt du noch über ein Buch namens Freakonomics? Wenn ich mich richtig erinnere, ist die These des Buches, hätte meine Mutter mich abgetrieben, hätte ich nicht so viele Verbrechen begangen. Gut. Willkommen bei If Books Could Kill zu eurer Folge. Kriegen wir da einen Untertitel hin, Mike? Ich glaub nicht. Ich glaub, das war der Untertitel. Keine Ahnung. Ja, ich hab das schon bei 2 Sendungen gemacht. Ja, die bescheuerten Bücher, die sich in unser kollektives Hirn gefressen haben. Ja, die Bücher, die mit unseren Gehirnen das gemacht haben, was Jigsaw mit Robin Hood gemacht hat. Ich bin Michael Hobbs, ich bin Journalist und Co-Host von Maintenance Face. Ich bin Peter Schamscheri, ich bin Anwalt und Co-Host vom 5-to-4 Podcast. Wir sind beide halt fasziniert von dummen Ideen und wie sie sich in der Bevölkerung verbreiten. Und so haben wir vor ein paar Monaten angefangen, darüber zu reden, wie man einen Podcast machen könnte über halt die dümmsten Ideen der letzten 50 Jahre. Und je mehr wir darüber nachgedacht haben, desto mehr wurde uns klar, dass man das gut über Flughafenbücher machen könnte. Die sind quasi so die Super-Spreader-Events der amerikanischen Dummheit. Ja, die sind halt das natürliche Gefäß für Pseudowissenschaft und gefälschte Geschichte und irgendwie so quintessentiell amerikanisch, weißt du? Das ganze komplexe Wissen zusammengerührt zu einem Brei, verpackt und verkauft für $24.95 an Leute, die vergessen haben, ihren Kindle fürs Flugzeug aufzuladen. Das ist die 7. Folge, die wir aufgenommen haben, aber die 1. Folge, die wir veröffentlichen. Weil ich angefangen habe, Freakonomics zu lesen, und dann ist mir klar geworden, dieses Buch ist die perfekte Ouvertüre. Das quintessentielle Flughafenbuch. Das quintessentielle schlechte Flughafenbuch. Also, es ist echt schockierend, wie schlecht dieses Buch ist. Und das Ding ist halt, so schlecht wie das Buch ist, so wahnsinnig einflussreich war es auch. Stimmt. Was erinnerst du dich tatsächlich an das Buch und so an die Ära? Es kam 2005 raus, stimmt das? 2005, ja. Okay, also in den 80ern hast du halt so die Chicago School Ökonomen, die anfangen, diese ganzen Theorien aufzustellen. Die laufen im Grunde darauf hinaus, wir können die meisten sozialen Probleme mit ökonomischen Prinzipien lösen. Und dann kommt irgendwie Freakonomics, was sich anfühlt wie die Vermassenmarktwirtschaftung, von diesem Konzept, ne? Einfach diese nihilistische, neoliberale Weltanschauung nehmen und sie unters Volk bringen. Genau. Also, man kann nicht unterschätzen, wie beliebt dieses Buch war. Es hat 4 Millionen Exemplare verkauft. Es war 39 Wochen auf der Bestsellerliste. Ich glaube, ein unterschätzter Aspekt vom Einfluss dieses Buches ist, die hatten einen New York Times Blog und einen Podcast, 5 Jahre vor Serial. Also, ich habe diesen Podcast jahrelang gehört. Es gab halt nicht so viel anderes zum Hören. Es war so, das hier oder Ricky Gervais. Und das war's dann. Das hörst du halt beim Abwaschen. Ich finde auch den Untertitel des Buches wichtig, weil A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. So, dieser Typ steht außerhalb des Mainstreams. Und er sagt Sachen, die sie nicht hören wollen. Das ist halt auch so eins der dominanten Paradigmen, warum Amerikaner bereit sind, Schwachsinn zu glauben. Wir kommen aus einem Jahrzehnt voller Katastrophenfilme. Und in jedem gibt's den einen Wissenschaftler, den keiner glaubt. Der versucht, die Wahrheit zum Präsidenten zu bringen. Die Leute lieben diesen Kram. Die sind vorbereitet drauf. Jeder, der das liest, denkt, er ist Pierce Brosnan in Dante's Peak. Aber in Wirklichkeit ist er Randy Quaid in Independence Day. Also, ich schick dir jetzt ein paar Absätze. Das Buch hat mit einem Artikel im New York Times Magazine angefangen. Stephen Dubner, einer der Co-Autoren von Freakonomics, der war damals Story Editor bei der New York Times. Und er hat an einer Geschichte über die Psychologie von Geld gearbeitet. Und so hat er Stephen Levitt kennengelernt, seinen Co-Autor, dieser Ökonom von der University of Chicago. Also, das Buch ist von beiden geschrieben, aber es ist nicht so richtig klar, wer was geschrieben hat. Und da ist viel Zeug im Buch, das auf Levitts Studien basiert. Aber es ist auch viel drin, das nichts mit Levitts Studien zu tun hat. Das ist einfach so random. Okay, verstehe, alles klar. Also, ich schick dir die ersten 5 Absätze von dem New York Times Artikel. Ach Gott. Das ist Amerikas erste Begegnung mit den Freakonomics-Typen und der Freakonomics-Denkweise. Der brillanteste junge Ökonom Amerikas, zumindest laut einer Jury seiner Älteren, bremst an einer Ampel auf Chicagos Southside. Ein sonniger Tag, Mitte Juni. Ein älterer, obdachloser Mann nähert sich. Er trägt eine zerrissene Jacke, zu warm für den Tag, und eine dreckige rote Baseballkappe. Der Ökonom verriegelt nicht seine Türen, fährt auch nicht vor, sucht auch nicht nach Kleingeld. Er guckt einfach nur, wie durch eine Einwegscheibe. Nach einer Weile geht der Obdachlose weiter. Der hatte nette Kopfhörer, sagt der Ökonom, guckt immer noch in den Rückspiegel. Naja, netter als meine. Ansonsten sieht es nicht so aus, als hätte er viele Vermögenswerte. Stephen Levitt sieht die Dinge halt anders als der Durchschnittsbürger. Anders auch als der durchschnittliche Ökonom. Was denkst du? Ist das Dinge anders sehen? Ist das... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass einen Obdachlosen anstarren, der um Geld bittet, und dann einen spöttischen Kommentar über die Qualität seiner Ausstattung machen, das ist eine klassische amerikanische Tradition. Oder nicht? Wenn er so arm ist, warum hat er dann Zeug? Wenn er das Kopfhörergeld Michael genommen hätte und 2002 in einen ETF investiert hätte, dann könnte er jetzt 8 Paar Kopfhörer haben. Ich finde das auch geil, weil wir sehen das als, er ist anders als die anderen Ökonomen. In einer Geschichte, die überhaupt nicht anders ist, als wie ganz normale gut verdienende Leute reagieren, wenn sie einen Obdachlosen in der Öffentlichkeit sehen. Und im Grunde versucht der Artikel, ihn als diesen Renegatenökonomen darzustellen, außerhalb der Zwänge des Fachs. Und gleichzeitig wird anerkannt, dass er verbeamteter Professor an der University of Chicago ist, Abschlüsse von Harvard und MIT hat und die John Bates Clark Medal gewonnen hat. Der Artikel will das nutzen als, hey, das ist nicht irgendein Spinner, ne? Guck mal, wie prämiert er innerhalb der Ökonomie ist. Aber dann schwenken sie um und sagen, ach, er ist so anders. Ich habe fast so das Gefühl, erinnerst du dich, als die Trump-Kampagne halt diese Washingtoner Establishment-Leute hatten, die über den Sumpf geredet haben? Und du sitzt da und denkst, du fühlst dich ein bisschen wie hinter dem Spiegel. Du denkst dir, was? Das seid ihr. Genau, nicht nur ein Establishment-Ökonom, sondern quasi der Establishment-Ökonom schlechthin, der sagt, ich bin halt so ein Bad Boy in der Ökonomiebranche. Den alle total mögen? Ja, genau. Er hat auch, da ist noch so eine Vorausdeutung, da steht, ein Paper, das er als Doktorand geschrieben hat, wird immer noch regelmäßig zitiert. Seine Frage war entwaffnend einfach, bedeuten mehr Polizisten weniger Kriminalität? Die Antwort scheint offensichtlich, ja. Aber sie war nie bewiesen worden. Weil die Anzahl der Polizisten meistens zusammen mit der Kriminalität steigt, war die Effektivität der Polizei schwer zu messen. Levitt brauchte einen Mechanismus, der die Kriminalitätsrate von der Polizeieinstellung entkoppelt. Den fand er in der Politik. Er hat gemerkt, dass Bürgermeister und Gouverneure vor Wiederwahlen oft mehr Polizisten einstellen. Indem er diese Polizeierhöhungen mit Kriminalitätsraten abglich, konnte er feststellen, dass zusätzliche Beamte tatsächlich Gewaltverbrechen reduzieren. Dieses Paper wurde später angefochten. Ein anderer Doktorand fand einen schwerwiegenden mathematischen Fehler darin, aber Levitts Einfallsreichtum war offensichtlich. Also es ist nicht echt, er hat was gefunden, das falsch war, aber lasst uns einfach alle seinen Einfallsreichtum bestaunen. Dieser Läufer ist gestolpert und VOL auf die Fresse geflogen in der ersten Runde, aber seine Geschwindigkeit war offensichtlich. So, was machen wir hier? Und der Artikel endet dann mit Steuerhinterziehung, Geldwäsche. Ich möchte eine Reihe von Werkzeugen zusammenstellen, mit denen wir Terroristen fangen können. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das angehen würde, aber mit den richtigen Daten habe ich wenig Zweifel, dass ich die Antwort finden könnte. Kleine Probleme halt. Einfach mal den Terrorismus beenden. Ja, woran arbeite ich gerade? Also ich habe halt so drüber nachgedacht, den Terrorismus zu stoppen, weißt du? Wenn mir jemand ein paar Zahlen geben könnte. Stephen Levitt glaubt vielleicht nicht ganz an sich selbst, aber daran glaubt er. Lehrer und Kriminelle und Immobilienmakler mögen lügen. Und Politiker. Und sogar CIA-Analysten. Aber Zahlen lügen nicht. Ich glaube nicht, dass Stephen Levitt wirkt, als fehle ihm das Selbstvertrauen. Aber vielleicht lese ich das falsch. Aber eine Sache, die ich bei Freakonomics echt schätze. Das ist halt so, dass alles, was die Leute später Freakonomics vorwerfen werden, die sagen es einfach selbst. Also, in dieser Passage sagt er halt so, alle anderen lügen, aber die Zahlen lügen nicht. Und du denkst dir so, ja, genau das ist das Problem. Diese Selbstüberschätzung bei quantitativen Daten, die komplett von ihrem gesellschaftlichen Kontext losgelöst sind. Deswegen haben wir ein Problem damit. Das ist so ein klassisches Ökonomending, wo die so tun, als ob die Narrative, die sie auf die Daten draufpacken, genauso unfehlbar wären wie die Daten selbst. Genau, gut formuliert. Diese Idee, dass da halt immer was Verborgenes ist, ne? Das scheint hier so durchzuschimmern. Es muss eine Erklärung geben, die kontraintuitiv und faszinierend ist. Und die Leute versuchen es vor dir zu verstecken, ne? Gott, das ist so unfassbar nervig. Du machst gerade dieselbe Erfahrung, die ich gemacht habe, und du bist so quasi fassungslos, weil du nicht glauben kannst, dass sie es einfach sagen. Das ist es, was ich nicht fassen kann. Also, nachdem der Artikel veröffentlicht wurde, war das eine Riesensensation wegen all diesen halt krassen Ideen. Dann haben sich Buchverlage gemeldet und die sind ziemlich offen damit, dass das ein Schnellschuss war. Die haben einfach einen Haufen zufälliger Anekdoten zusammengeklaubt. Ich habe schon Respekt davor, dass die so sagen, schau, wir cashen ab. Ja, genau. Und die sagen dann, andere haben gesagt, es gibt kein übergreifendes Thema in dem Buch. Stimmt, was wir machen ist, wir reden über Zahlen. Und du denkst so, okay, ihr habt halt einfach einen Haufen netter Anekdoten. Und ihr reiht die aneinander mit den verkrampftesten Übergängen, die ich je gesehen habe. Also ich habe das Buch quasi auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, denn obwohl das Buch nur 207 Seiten hat, verbringen die nur ein, zwei Absätze bei jeder Anekdote. Es ist halt so eine Sammlung von im Grunde 100 netten kleinen Geschichtchen. Oh ja, geil. Ich versuche, eine repräsentative Stichprobe zu nehmen, wie die Informationen präsentieren. Aber es ist halt so, wir werden nur so 10% des Buchs anreißen. Klar, weil diese bescheuerten Absätze zu widerlegen dauert 4-mal länger, als die zu schreiben. Genau, also wir gehen das Buch nicht Kapitel für Kapitel durch, weil das halt zu chaotisch dafür ist. Aber ich will schon über die Kernideologie dieses Buches reden und warum es so einen negativen Einfluss auf die Kultur hatte. Der Grund, warum ich diesen letzten Absatz aus dem originalen New York Times Artikel vorlesen wollte, ist, dass der gesamte Freakonomics-Ansatz diese Gegenüberstellung aufbaut zwischen intuitivem Denken und datengetriebenem Denken. Genau. Also, die Ökonomie ist einzigartig positioniert, um uns die Welt ohne den ganzen menschlichen Unsinn sehen zu lassen, der halt dazukommt, wenn man Leute fragt. Genau, man schneidet durch den Bullshit. Genau, und die sagen das ganz explizit im Buch. Also in der Einleitung sagen die, Moral, so könnte man argumentieren, repräsentiert, wie die Leute sich die Welt wünschen, während Ökonomie repräsentiert, wie sie tatsächlich funktioniert. Nein, nein, nein, nein. Also das ist einfach ein komplett falscher Gegensatz. Und der beste Beweis dafür ist ihr eigenes Buch. Ja. Also in dieser Folge reden wir über all die Arten, wie die Daten missbrauchen. Als erstes reden wir darüber, wie sie echte Daten nutzen, um zu falschen Schlüssen zu kommen. Also ich schicke dir noch einen Absatz. Alles klar. Was ist mit der Wahl-Binsen-Weisheit, dass das Geld für Wahlkampffinanzierung unverschämt viel ist? In einem typischen Wahljahr geben Wahlkämpfe für die Präsidentschaft, den Senat und das Repräsentantenhaus ungefähr 1 Milliarde Dollar aus. Das klingt nach viel Geld. Es sei denn, man vergleicht es mit etwas scheinbar weniger Wichtigem als demokratischen Wahlen. Es ist nämlich der gleiche Betrag, den Amerikaner jedes Jahr für Kaugummi ausgeben. Das ist so klassisches Freakonomics, wo es halt als irgendeine Art von Entlarvung formuliert ist. Du dachtest, Wahlkampfausgaben wären schlimm? Aber warte, bis du von Kaugummi hörst. Aber die Dinge haben doch nichts miteinander zu tun. Man stellt einfach eine wichtige Sache neben eine belanglose Sache, damit beide belanglos wirken. Die Kritik an Geld in der Politik ist eine moralische. Es geht nicht darum, dass wir zu viel Geld ausgeben, irgendwie so im luftleeren Raum, und das war's. Es geht darum, dass es halt die buchstäbliche Manipulation der Gesellschaft ist. Das ist der Punkt bei Wahlkampffinanzierung. Ja, Leute haben Einwände dagegen an sich geschenkt. Ein anderes Beispiel, die haben dieses ganze Ding. Die haben einen Abschnitt über Betrug und da gibt's diese berüchtigte Sache von 1987, als das IRS angefangen hat, Leute aufzufordern, die Sozialversicherungsnummern ihrer Kinder anzugeben, wenn sie den Kinderfreibetrag wollten. Das waren damals so 2.000 Dollar und man konnte einfach sagen, okay, ich hab den kleinen Timmy und dann ging die Steuerrechnung um 2.000 Dollar runter und dann musste man plötzlich die Sozialversicherungsnummer für Timmy angeben und 7 Millionen Kinder sind von den Steuerlisten verschwunden. Die verknüpfen das explizit mit Betrug, dass all diese Leute bei ihren Kindern gelogen haben und dann mussten sie beweisen, dass sie Kinder hatten und plötzlich waren all diese Kinder weg. Was die weglassen, ist die Tatsache, dass vor 1989 Kindern nicht automatisch Sozialversicherungsnummern zugewiesen wurden. Als das IRS das angekündigt hat, ihr müsst jetzt Sozialversicherungsnummern angeben, musste jedes einzelne Elternteil in Amerika ein Formular ausfüllen, es ans IRS schicken, 2 Wochen warten und dann die Sozialversicherungsnummer des Kindes zurückbekommen. Von diesen 7 Millionen Leuten, die ihre Kinder nicht in der Steuererklärung angegeben haben, war ein riesiger Anteil Leute, die so waren, ach scheiße, hab ich vergessen. Ich kann dieses Jahr halt einfach meine Kinder nicht angeben. Die meisten Kinder, die verschwunden sind, waren von geschiedenen Eltern, wo beide Elternteile das Kind als Freibetrag in ihrer Steuererklärung angegeben haben. Zum Teil ist das Betrug, aber es könnte auch einfach sein, dass sie halt nie wirklich drüber geredet haben oder darüber nachgedacht haben und nicht wussten, dass nicht beide das Kind angeben dürfen. Genau. Nochmal, die Zahl 7 Millionen scheint zu stimmen, obwohl ich jemanden gesehen habe, der sagt, es waren eher so 2 Millionen. Aber die Interpretation davon, also wofür sie die Zahl benutzen, ist größtenteils falsch. Wir wissen nicht, wie viel davon Betrug war. Ja, schau, als jemand, der früher seine Steuern selbst gemacht hat und sie dieses Jahr einem Steuerberater gegeben hat, ich verstehe total, dass man das komplett verkackt. Mein Steuerberater so, was hast du da gemacht? Und ich so, keine Ahnung. Ich hab das halt so ungefähr gemacht und dann abgegeben und ich wurde nicht verhaftet. Ich dachte, ich mach das richtig. Aber dann, Gott, das ist nicht das Schlimmste im ganzen Buch, aber das ist Peak Selbstgefälligkeit. Das wird Flashbacks auslösen an den Typ, der dieses Buch gelesen hat. Also das ist in einem Abschnitt über Erziehung. Es geht um Risiken und wie Leute irrational sein können bei der Risikoeinschätzung. Da steht, stell dir die Eltern eines 8-jährigen Mädchens namens Molly vor. Ihre zwei besten Freundinnen, Amy und Imani, wohnen beide in der Nähe. Mollys Eltern wissen, dass Amys Eltern eine Waffe zu Hause haben, also haben sie Molly verboten, dort zu spielen. Stattdessen verbringt Molly viel Zeit bei Imani, die einen Swimmingpool im Garten hat. Mollys Eltern fühlen sich gut, so eine schlaue Entscheidung getroffen zu haben, um ihre Tochter zu schützen. Aber laut den Daten ist ihre Entscheidung gar nicht schlau. In einem gegebenen Jahr ertrinkt ein Kind pro 11.000 private Pools in den USA. Bei 6 Millionen Pools im Land bedeutet das, dass ungefähr 550 Kinder unter 10 jedes Jahr ertrinken. Dagegen wird ein Kind pro 1 Million plus Waffen durch eine Schusswaffe getötet. Das bedeutet, dass ungefähr 175 Kinder unter 10 jährlich durch Schusswaffen sterben. Molly ist ungefähr 100-mal wahrscheinlicher, bei einem Schwimmunfall bei Imani zu sterben, als beim Spielen mit Waffen bei Amy. Okay, die machen hier einen Fehler, den ich nicht ganz in Worte fassen kann, aber es hat vielleicht was mit der Anzahl Waffen pro Haushalt zu tun. Aber ich will mal einen Schritt zurücktreten und sagen, eine der langweiligsten Sachen der Welt ist, wenn Leute so eine Analyse machen wie, Leute schätzen Risiken falsch ein. Und du denkst so, sollen die Leute jetzt solche Statistiken kennen, bevor sie Alltagsentscheidungen treffen? Nein? Das ist halt nochmal seltsam konservativ, wo die so quasi sagen, Waffen sind nicht so gefährlich, wie die Leute denken. Genau, ich würde mir wünschen, dass die mal sagen, Einwanderer ohne Papiere sind nicht so gefährlich, wie die Leute denken. Sachen wie Kriminalität, zum Beispiel Straßenkriminalität, da liegen die Leute total daneben und trotzdem scheinen sich diese Bücher nicht darauf zu konzentrieren. Also, das Offensichtliche statistisch gesehen ist, dass es absurd ist, Todesfälle pro Waffe gegen Todesfälle pro Swimmingpool zu rechnen. Die meisten Waffenbesitzer haben mehr als eine Waffe und die meisten Poolbesitzer haben genau einen Pool. Also was man eigentlich nehmen müsste, sind Haushalte mit Waffen versus Haushalte mit Pools. Das ist so der Statistik 10-1 Bullshit. Das viel Größere ist, man sollte nicht durchschnittliche Sterblichkeitsstatistiken benutzen, um anderen Leuten Vorträge zu halten, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Die meisten Kinder unter 10, die ertrinken, das ist echt schlimm. Das sind meistens sehr kleine Kinder in Badewannen. Ein weiterer großer Teil ist in Seen und Flüssen. Es sind meistens arme Kinder. Viel davon sind halt Kinder mit körperlichen Behinderungen, die nicht schwimmen können. Pools im Garten sind tatsächlich echt gefährlich im Vergleich zu öffentlichen Schwimmbädern. Aber der Grund ist nicht, dass Kinder ertrinken, wenn sie bei einem Freund spielen. Normalerweise passt die Mutter auf, wenn Kinder im Pool spielen, weil sie weiß, dass es gefährlich ist. Normalerweise sterben Kinder in Gartenpools so. Die Hintertür ist offen und sie laufen nach draußen und fallen in den Pool. So nachts halt, wenn keiner da ist. Und sie kommen nicht mehr raus. Wenn dein Kind schwimmen kann, ist es wahrscheinlich okay. Die Dynamik von Ertrinkungsfällen. Du solltest nicht einfach die durchschnittliche Zahl der Ertrinkungsfälle im ganzen Land angucken. Da gibt es spezifische Dynamiken. Und natürlich gibt's auch bei Schusswaffenopfern spezifische Dynamiken. Aber das Ganze ist halt so, du denkst vielleicht, du hast ein gutes Bauchgefühl dafür. Aber was, wenn ich dir die bescheuertste Vereinfachung der Daten präsentiere, die du jemals in deinem verdammten Leben gehört hast? Was denkst du jetzt, Mollys Eltern? Und es scheint mir auch total rational, irgendwie grundsätzlich beunruhigt und unwohl zu sein in der Nähe von einem Gegenstand, der quasi nur existiert, um Schaden anzurichten. Es gibt keinen Grund, warum mein Kind in der Nähe einer Waffe sein sollte. Wohingegen Schwimmbäder? Schwimmen ist gut für Kinder. Es ist sozial, es ist Bewegung. Als Elternteil sagst du vielleicht, hey, das ist das Risiko tatsächlich wert. Worauf sie teilweise hinaus wollen, ist, dass wir vielleicht etwas zu verkrampft sind mit Waffenbeschränkungen und Waffensicherheit. Was sie übersehen, vielleicht ist ein Grund, warum Kinder relativ selten durch Schusswaffen sterben, dass die Leute halt vorsichtig damit umgehen. Wenn man versucht, dieses soziale Stigma abzubauen, treibt man die Zahlen nur hoch. Oh nein, ich muss gleich Ruth Bader Ginsburg zitieren und ich will das nicht. Mach schon, Notorious RBG, ich weiß, du liebst es. Du hast die Tasse neben dir stehen. Es ist halt so, als würde man den Regenschirm wegwerfen, weil man nicht nass wird. Das ist es, wofür sie hier quasi plädieren. Was mich an diesem Abschnitt wahnsinnig macht und an dieser Art Statistik zu machen, es gibt dir null Verständnis von Ertrinkungsfällen oder Schusswaffenopfern. Alles, was du hast, ist so ein kleiner Funfact, den du beim Grillen mit den anderen Vätern raushauen kannst, um nervig zu sein. Mollys Eltern lassen sie nicht zu Emily rübergehen, weil Emilys Eltern einen Bären besitzen und ihn frei rumlaufen lassen. Aber wusstest du, dass Bärenangriffe weniger als 10 Kinder pro Jahr töten? Das ist der Datenmissbrauch Teil 1. Teil 2 ist der Großteil des Buchinhalts. Es ist die Übergeneralisierung von extrem spezifischen Daten. Da ist so ein Typ, der Büroarbeiter in DC ist und er fängt an, bei der Arbeit Bagels zu verkaufen. Er bringt Bagels mit und stellt 20 Bagels in die Küche mit einer Schale. Und es ist halt ein Vertrauenssystem. Die Leute sollen sich einen Bagel nehmen, einen Dollar dalassen. Er verdient es so viel Geld mit den Bagels, dass er beschließt, das Vollzeit zu machen. Jetzt liefert er 1,0000 Bagels am Tag an verschiedene Büros in DC und er macht das Gleiche. Er stellt eine große Schale Bagels hin und eine Schale für Geld. Angeblich hat der Typ akribische Aufzeichnungen geführt über Jahre. Er hat quasi die Ehrlichkeit verschiedener Kunden dokumentiert, weil sie ja keinen Dollar reinwerfen müssen. Sie können einfach einen Bagel nehmen. Laut seinen Daten zahlen so 90% der Leute für den Bagel. Es gibt so grenzwertig interessantes Zeug rund um die Feiertage. Leute zahlen weniger wahrscheinlich für die Bagels. Bestimmte Arten von Firmen. Leute in großen Firmen zahlen eher für die Bagels als in kleinen Firmen. Leute in der Chefetage auf diesen Stockwerken zahlen weniger wahrscheinlich für die Bagels. Reiche Leute sind geizig oder so. Das glaube ich. Ist irgendwie interessant. Nette Geschichte, der Typ. Aber ist das verallgemeinerbar? Weiß ich nicht so richtig. Freakonomics. Denke wie ein Freak. Wird der Typ mir einen Dollar für den Bagel geben auf Vertrauensbasis? Vielleicht nicht. Freakonomics. Das ist echt witzig für mich, dass die einzigen guten Teile dieses Buchs einfach die beschreibenden Teile sind. Hier sind die Phänomene. Du denkst so, oh, interessant. Aber dann, sobald sie versuchen, das in so hübsche kleine Lektionen zu verwandeln, und dann sagen sie, und deshalb, und du denkst so, ich weiß nicht, ob man daraus wirklich was lernen kann. Sie haben so ein ganzes Ding mit Anreizen. Und es stellt sich raus, die Leute betrügen viel weniger, als man denkt. Ja, vielleicht. Aber das sind halt Bagels bei der Arbeit und sie kosten einen Dollar. Ja, die sind billig. Es scheint einfach so eine sehr spezielle Situation zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob man da wirklich was über die menschliche Neigung zum Betrügen ableiten kann. Dann haben sie einen ganzen Abschnitt über Sumo-Ringer. Das ist eine weitere Studie von Levitt. Da gibt's so ein komisches Ding bei Sumo-Turnieren, wo man Best of 15 macht. Man muss also 8 Kämpfe von 15 gewinnen. Aber das Problem bei Sumo-Turnieren ist, dass die Leute oft ihre 8 Siege erreichen und dann noch so 3 Kämpfe übrig haben. Also quasi hast du all diese Kämpfe zwischen Leuten, denen es egal ist, ob sie gewinnen oder nicht, weil sie schon ihre 8 Siege haben. Und manchmal treten sie gegen Leute an, die so bei 7-7 stehen und dringend gewinnen müssen. Also Levitt rechnet das durch und er findet, du würdest so eine 50-50 Aufteilung erwarten, Gewinn- und Verlustquote bei diesen Kämpfen. Aber es stellt sich raus, es ist 80-20 zugunsten derer, die gewinnen müssen. Und die einzige Erklärung dafür ist halt eine weit verbreitete kriminelle Verschwörung. Aber dann war es krass. Ich hatte die gleiche Reaktion wie du. Ich dachte, das scheint ein ziemlich großer Sprung zu sein. Aber dann gab es 2011 tatsächlich einen riesigen Skandal im Sumo-Ring, der bestätigt hat, dass es eine massive kriminelle Verschwörung unter diesen Typen gab. Und es ist interessant, es gab gar nicht so viel Verkauf von Kämpfen, aber diese Typen haben sich halt in der Umkleide getroffen und so, ey, du musst das nicht gewinnen, ich muss das gewinnen. Hast du was dagegen, mich einfach gewinnen zu lassen? Und dann so, ja klar, passt. Das ist eines der wenigen Beispiele in Freakonomics, wo er verdammt nochmal recht hatte. Respekt, das gebe ich dir, Steve. Economics hätte das nie vorhergesagt. Nur Freakonomics konnte das vorhersagen. Genau. Aber das ist das andere, was ich rausgefunden habe, als ich den Kampfschiebeskandal recherchiert habe. Sumo-Fans beschweren sich darüber seit buchstäblich Jahrzehnten. Die haben die Regeln in den 1970ern geändert, um das zu verhindern. Offensichtlich nicht effektiv genug, aber jeder weiß, dass diese Kämpfe irgendwie fake sind. Ich denke schon, dass es halt eine wichtige Rolle für die Wissenschaft ist, Zahlen zu sowas zu liefern. Evidenz für etwas, das sich wahr anfühlt, aber ich weiß nicht, ob da irgendeine Erkenntnis über menschliches Verhalten drinsteckt, außer der superbanalen Feststellung, ja, wenn es dem einen wichtig ist und dem anderen nicht, werden sie wahrscheinlich tauschen. Genau. Weißt du, das erinnert mich an, kennst du das, wenn du in VWL im ersten Semester was über Moral Hazard lernst und dich einen Tag lang echt schlau fühlst? Das ist halt so das grundlegendste menschliche Verhalten, das man sich vorstellen kann. Aber sie präsentieren es, als würden sie dir den Kopf sprengen. Also das ist, was ich gelernt habe, als ich einen Haufen extrem vernichtender Rezensionen dieses Buchs von Ökonomen gelesen habe. Eine Sache, die dieses Buch macht und die ich denke sehr prominent wurde in den frühen 2000ern, diese Idee, dass Anreize alles erklären, ne? Und wenn du eine Situation verstehen willst, schaust du dir quasi die Anreize aller Beteiligten an. Und natürlich macht dieses Buch genau das, ne? Es bringt die Bagel-Anekdote und so 50 andere Anekdoten. Und dann so, oh, die Anreize, Ökonomen können Sachen besser verstehen als andere Wissenschaftler, weil sie sich die Anreize angucken. Aber wenn du dir das Bargel-Beispiel anguckst, also jeder hat den Anreiz, einen Bargel zu klauen, aber nur 10% der Leute machen es. Und sie verbringen quasi ein ganzes Kapitel mit diesem Beispiel von Chicagoer Lehrern und wie Stephen Levitt einen Algorithmus entwickelt hat, um Lehrer zu erwischen, die Antworten auf standardisierten Tests wegradiert und ihre eigenen eingetragen haben, damit sie nicht gefeuert werden. Und dann so, oh, die Anreize der Lehrer. Aber dann erwähnen sie so nebenbei, dass es nur 5% der Lehrer sind, die betrügen. Also 100% der Lehrer haben den Anreiz, sehr starke Anreize zu betrügen, aber ganz wenige tun es. Also was bedeutet es eigentlich zu sagen, Anreize sind wichtig? Ja. Du könntest genauso gut sagen, die Leute zahlen für den Bargel wegen ihrer Erziehung. Du könntest sagen, es liegt an ihrer Psychologie. Du könntest sagen, sie wollen moralisch sein und nicht die Art Mensch sein, die einen Bargel klaut. Das sind auch unvollständige Erklärungen. Aber es ist mir nicht klar, dass die weniger wissenschaftlich sind, als einfach immer wieder Anreize zu sagen. Also, dieses Buch hat ein echt kompliziertes Verhältnis zur Moral. Und es sieht Moral irgendwie als dieses seltsame, irrationale Ding, das Leute halt machen. Das ist so ein klassischer, konservativer Ökonomentick, ne? Wo das Ziel von viel dieser Arbeit ist halt, liberale Sentimentalität zu kritisieren. So sehen die das. Also, die dritte Art, wie dieses Buch Daten missbraucht, sie springen bei manchen Sachen sofort zu Schlussfolgerungen, aber bei anderen weigern sie sich, welche zu ziehen. Und hier kommen wir zum Thema schwarze Namen. Im ganzen Buch gibt's irgendwie verschiedene Beispiele von so komischem Rassismuszeug. Stephen Levitt hat eine Studie gemacht über »Erinnerst du dich an The Weakest Link, die Game Show?« Das ist quasi eine Mischung aus »Who Wants to be a Millionaire?« und »Survivor«. Man wählt Leute raus, wenn sie Fragen falsch beantworten. Ja, mit der fiesen britischen Frau. Ja, die fiese britische Frau war die Moderatorin. Ja. Also er hat eine Studie gemacht über alle, die jemals aus der Show rausgewählt wurden. Und halt, man würde erwarten, dass die schwarzen Kandidaten rausgewählt werden, ne? Aber tatsächlich war das nicht so. Und die weiblichen Kandidaten wurden auch nicht rausgewählt. Es stellt sich raus, die hispanischen und die älteren Kandidaten waren die, die Diskriminierung erfahren haben. Okay. Andere Leute haben das angezweifelt, weil es nur 22 hispanische Kandidaten in der Show gab, von 1000 Kandidaten. Also, da kann man halt keine Aussagen drüber treffen. Aber egal, es ist so, okay, was soll's? Dann kommen wir zu den letzten zwei Kapiteln des Buches. Die handeln alle von kulturellen Erklärungen für Armut. Jep, da haben wir's. Also hier sind ein paar Absätze, die ich nicht lesen will, aber ich zwinge dich dazu. Sie reden über einen Forscher namens Roland Fryer. Neben den wirtschaftlichen und sozialen Unterschieden zwischen Schwarzen und Weißen wurde Fryer zunehmend fasziniert von der Quasi-Segregation der Kultur. Schwarze und Weiße schauen verschiedene Fernsehsendungen. Monday Night Football ist die einzige Sendung, die typischerweise in den Top 10 beider Gruppen auftaucht. Seinfeld, eine der beliebtesten Sitcoms der Geschichte, war nie unter den Top 50 bei Schwarzen. Sie rauchen verschiedene Zigaretten und schwarze Eltern geben ihren, verdammte Scheiße, es passiert. Und schwarze Eltern geben ihren Kindern Namen, die sich stark von denen weißer Kinder unterscheiden. Fryer fragte sich, ob die eigenständige schwarze Kultur eine Ursache der wirtschaftlichen Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen ist oder nur ein Spiegelbild davon. Es ist Zeit zu fragen, sind arme Leute arm, weil sie selber schuld sind? Ja. Also, bist du arm wegen sozioökonomischer Strukturen oder schaust du halt nicht Seinfeld? Ist das das Problem? Das mit den schwarzen Namen, das ist so alt wie die Menschheit, ne? Leute sagen halt, wenn du einen schwarzen Namen hast, bekommst du weniger Jobangebote. Und dann ist deren Schlussfolgerung, es ist dumm, seinem Kind einen schwarzen Namen zu geben. Anstatt, wow, da muss wohl ernsthafter Rassismus im Spiel sein, was ja die offensichtliche Schlussfolgerung ist. Es ist schlimmer, Peter. Es ist schlimmer. Das steht in einem Kapitel namens Would a Roshanda by any other name smell as sweet? Oh, scheiße. Lange Stille. Lange Stille? Freakonomics. Wir treffen diesen Roland Fryer, der eine Datenbank hat von jeder einzelnen Person, die seit 1961 in Kalifornien geboren wurde. Und er fängt an, die demografischen Daten durchzukämmen und mit den Namen abzugleichen. Also es heißt, die Daten zeigen, dass die Kluft zwischen Schwarzen und Weißen ein neues Phänomen ist. Bis Anfang der 1970er gab es eine große Überlappung zwischen schwarzen und weißen Namen. Das typische schwarze Mädchen, das 1970 in einem schwarzen Viertel geboren wurde, bekam einen Namen, der bei Schwarzen doppelt so häufig war wie bei Weißen. Bis 1980 bekam sie einen Namen, der 20-mal häufiger bei Schwarzen war. Jungennamen gingen in die gleiche Richtung, aber weniger stark, wahrscheinlich weil Eltern aller Ethnien bei Jungennamen weniger experimentierfreudig sind. Sehr viele schwarze Namen heute sind einzigartig für Schwarze. Mehr als 40% der schwarzen Mädchen, die in einem bestimmten Jahr in Kalifornien geboren werden, bekommen einen Namen, den kein einziges der ca. 1.00.000 weißen Mädchen in dem Jahr bekommen hat. Die Kalifornien-Studie zeigt auch, dass weiße Eltern ein starkes Signal in die andere Richtung senden. Mehr als 40% der weißen Babys bekommen Namen, die mindestens 4-mal häufiger bei Weißen sind. Denk an Connor und Cody, Emily und Abigail. Das ist interessant. Ja, das ist interessant. Deskriptive Statistik. So, wow, soziale Trends. Ja, obwohl das auch so ein paar Jahre vor der großen, ich weiß nicht wie man es nennt, Verblödung von weißen Namen ist. Der Gwyneth-Effekt. Wir sind in einer Zeit, wo der Drang bei weißen Eltern, ein Y hinzupacken, wo vorher ein I war, seinen Höhepunkt erreicht hat. Dann kommt ein langer Abschnitt, der im Grunde einfach schwarze Namen durch den Kakao zieht. Also sie reden mit einem Richter am Familiengericht in New York, der halt vermutlich ein Freund von einem der beiden ist. Und er erzählt ihnen einfach die lustigsten schwarzen Namen, die er je gesehen hat. Sie fangen an mit der Geschichte von einem Mädchen namens Temptress, das mit 15 wegen Prostitution verhaftet wurde. Du machst dich halt wörtlich lustig über eine 15-Jährige, die wahrscheinlich sexuell missbraucht wird. Das ist der Witz. Tolles Zeug. Und dann kommt die Geschichte von jemandem namens Amcha, der so benannt wurde nach dem ersten, was seine Eltern gesehen haben, als sie ins Krankenhaus kamen, dem Schild für Albany Medical Center Hospital Emergency Room. Okay. Und dann haben wir diesen Absatz. Roland Fryer, während er seine Namensforschung in einer Radiosendung besprach, bekam einen Anruf von einer schwarzen Frau, die sich über den Namen aufregte, den man gerade ihrer Nichte gegeben hatte. Er wurde ausgesprochen wie Shatit, aber war tatsächlich buchstabiert Shithead. Oder nehmen wir die Zwillingsbrüder Orangello und Lemoncello, auch schwarz, deren Eltern ihre Wahl noch aufwerteten, indem sie die Aussprachen Orangello und Lemoncello einführten. Also das erste war zu 80% ein Scherzanruf, aber ja, weiter. Dieses Ding, dass schwarze Leute ihren Kindern komische Namen geben, das ist eine sehr bekannte urbane Legende. Es gibt zahlreiche Snopes-Artikel darüber, das war so ein riesiges Ding in E-Mail-Weiterleitungen in den 1990ern. Es gibt Geschichten darüber, die bis 1917 zurückgehen. Das waren Vaudeville-Witze. Diese Sache, sein Kind nach der Notaufnahme zu benennen, wo man geboren wurde, das ist ein wirklich alter Witz. Es ist so, schwarze Leute sind so dumm, dass sie ihr Kind nicht Rauchen nennen, weil das halt das Schild über dem Ort ist, wo sie die Geburtsurkunde ausfüllen. Da gibt's noch einen, wo sie ihr Kind Female nennen, weil das halt das Wort im Kästchen ist und sie nicht verstehen, wie man das Formular ausfüllt. Aber es wird ausgesprochen wie Female, hast du das gehört? Es gibt so eine urbane Legende, dass jemand La heißt. Ja, ja, ja. Wie wird das buchstabiert? L-A-A, ne? Also einfach offensichtlicher Schwachsinn. Ich war erst aunt, dass das nicht im Freakonomics-Buch steht, weil halt jede andere urbane Legende darüber in dem Buch steht. Und dann das Shashid-Shati-Ding, ich habe das in der Kevin-Hart-Routine gesehen, glaube ich, die er vor Jahren gemacht hat. Das war das erste, wo ich's gesehen habe. Ich mag die Vorstellung, dass Kevin Hart Witze aus Freakonomics klaut. Eher so, guter Witz, Jungs. Aber also, in einem Buch, das quasi datengetrieben sein soll, weißt du, und die Welt durch quantitative Daten erkundet, auf diesen absoluten Schwachsinn reinzufallen. Ich weiß nicht, wie die Google-Situation 2005 war, aber 2 Minuten bei Google. So nennen schwarze Leute ihr Kind Shithead. Ja, das kursiert seit Jahrzehnten. Dann kommen wir halt zu diesen Studien. Sie schicken Lebensläufe raus. Und wenn du einen schwarzen Namen hast, kriegst du weniger Rückrufe, als wenn du einen weißen Namen hast, ne? Da steht, laut einer solchen Studie, wenn Deshaun Williams und Jake Williams identische Lebensläufe zum selben Arbeitgeber schicken, würde Jake Williams eher einen Rückruf bekommen. Die Implikation ist, dass schwarz klingende Namen einen wirtschaftlichen Nachteil mit sich bringen. Solche Studien sind verlockend, aber stark begrenzt. Denn sie können nicht erklären, warum Deshaun keinen Anruf bekam. Wurde er abgelehnt, weil der Arbeitgeber ein Rassist ist und überzeugt ist, dass Deshaun Williams schwarz ist? Oder hat er ihn abgelehnt, weil Deshaun nach jemandem aus einer einkommensschwachen, bildungsfernen Familie klingt? Ein Lebenslauf ist ein ziemlich unzuverlässiges Set von Hinweisen. Eine aktuelle Studie fand, dass über 50% davon Lügen enthalten. Also signalisiert Deshaun vielleicht einfach einen benachteiligten Hintergrund für einen Arbeitgeber, der glaubt, dass Leute mit solchem Hintergrund unzuverlässig sind? Du denkst vielleicht, das ist Rassismus. Aber was wäre, wenn ich dir sage, sie assoziieren den Namen einfach mit einer Reihe von unerwünschten Eigenschaften, die sie an schwarze Menschen knüpfen? Ist das dein Ernst? Haben sie jemanden namens Mohammed nicht eingestellt wegen Islamophobie? Oder haben sie einfach geglaubt, er würde sich eine Bombe umschnallen und das Gebäude in die Luft jagen? Das ist halt eine längere Art, Islamophobie zu sagen. Und wieso ist das eine Mal im Buch, wo sie auf einmal mehr Daten fordern? Ja, echt, ne? Bei allem anderen hängen sie sich an 2 Datenpunkte und sagen, wir haben bewiesen, dass Leute bei Waffen irrational sind im Vergleich zu Swimmingpools. Ja, aber hier sind sie so, lass uns nicht verrückt werden, bevor wir anfangen, Leute rassistisch zu nennen. Und außerdem, Alter, deswegen habe ich die verdammte Weakest Link-Studie erwähnt, weil halt, vor 3 Kapiteln warst du so, ups, stellt sich raus, Rassismus gibt's gar nicht. Wir haben uns Beweise aus einer Gameshow angeguckt und jetzt gucken sie sich reale Beispiele an. Diese Studien sind extrem konsistent, es gab davon quasi 1 Million inzwischen. Das sind halt einige der stärksten Daten für Rassismus bei Einstellungen, weil man so viele Variablen eliminieren kann, die sonst den Prozess verkomplizieren. Es sind halt nur Lebensläufe und die sind identisch. Und außerdem, was hat das mit Freakonomics zu tun? Wo ist hier das Freakonomics? Naja, also Stephen Levitt hat dazu eine Studie gemacht. Er fragt quasi, sollte Deshaun seinen Namen ändern? Ja. Und er kommt zu dem Schluss, also ist der Name wichtig? Die Daten zeigen, dass eine Person mit einem typisch schwarzen Namen, ob jetzt eine Frau namens Imani oder ein Mann namens Deshaun, im Schnitt schlechtere Lebensergebnisse hat als eine Frau namens Molly oder ein Mann namens Jake. Aber der Name ist nicht schuld daran. Wenn 2 schwarze Jungs, Jake Williams und Deshaun Williams, im selben Viertel geboren werden, in denselben familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen, dann hätten sie wahrscheinlich ähnliche Lebensergebnisse. Die Art Eltern, die ihren Sohn Jake nennen, wohnen halt tendenziell nicht in denselben Vierteln wie die Eltern, die ihr Kind Deshaun nennen. Aber Deshaun wurde eher durch ein niedriges Einkommen benachteiligt, niedrige Bildung, alleinerziehender Elternteil. Sein Name ist ein Indikator, keine Ursache für sein Ergebnis. Mein Gott, also erstens, er findet das doch einfach, oder? Der ganze Punkt bei den Lebenslaufstudien ist ja, dass sie zeigen, dass das nicht stimmt. Genau, dass es tatsächlich Nachteile gibt, die nur am Namen liegen, weil die Leute halt rassistisch sind. Er sagt also quasi, nee, ignorieren wir die Studien und drehen die Kausalität einfach um. Oder zumindest eliminieren wir etwas Komplexität. Aber ich finde, das ist so ein typisches Merkmal von diesen Büchern. Die bauen oft diesen Strohmann auf, den sie dann widerlegen. Also hier sagt er quasi, du dachtest, der einzige Grund, warum der schon keinen Job kriegt, ist sein Name. Aber es stellt sich raus, die meisten armen Schwarzen kriegen keine Jobs. Und man denkt sich, ja, das habe ich von Anfang an gedacht. Ich dachte nie, es wäre nur der Name. Das ist halt ein bisschen düsterer, als was Gladwell macht. Gladwell ist oft etwas niedlicher. Gladwell wäre so, wie ein Fußballteam mit Marmeladen-Donuts eine Meisterschaft gewonnen hat. Und du denkst dir, was geht da ab? Und bei Levitt ist es halt, es fühlt sich jedes Mal einfach ein bisschen rassistischer an. Ja, da ist wahnsinnig viel konservatives Einrandgeschwätz in dem Buch, präsentiert als harte Wahrheiten. Ja, Und nochmal, ich möchte zurückkommen auf denjenigen, der sich Freakonomics als Titel ausgedacht hat. Weil Schwarze, eine Kritik, das wäre ein viel schlechterer Titel. Gott, mir war nicht klar, dass er aus Chicago kommt. Aber es fügt sich langsam alles zusammen in meinem Kopf. Chicago und Bio, da hätten wir aufhören können. Apropos, die letzte Art, wie dieses Buch Daten missbraucht ist, er walzt in riesige bestehende Debatten rein und tut so, als würde er sie lösen. Kapitel 5 von Freakonomics widmet sich der Frage, was erklärt den Rückgang der Kriminalität in den 1990ern? Oh ja, wir wissen beide, wo das hinführt, aber wir lassen sie erstmal aufbauen. Also erstmal, der massive Kriminalitätsrückgang in den 90ern ist wahrscheinlich einer der größten gesellschaftlichen Umbrüche in unserer Lebenszeit. Ja, die nationale Mordrate ist um 50% gesunken. Morde in New York City gingen von 2300 pro Jahr auf 600 pro Jahr runter. Das ist wirklich eine riesige Sache. Und es gibt ein ganzes Fachgebiet der Kriminologie, das sich damit beschäftigt. Ich habe 3 verschiedene Kriminologen dafür interviewt. Also Stephen Levitt sagt, es gibt eigentlich 3 Dinge, die den massiven Kriminalitätsrückgang der 90er erklären. Das erste ist Inhaftierung. Massininhaftierung. Das wirst du lieben, weil es so Supreme Court-mäßig ist. Also erstmal, um den Kriminalitätsrückgang zu erklären, müssen wir erklären, warum die Kriminalität in den 60ern so stark gestiegen ist. Massiver Anstieg. Er sagt, im Nachhinein ist klar, dass einer der Hauptfaktoren für diesen Trend ein milderes Justizsystem war. Die Verurteilungsraten sanken in den 60ern und verurteilte Straftäter saßen kürzere Strafen ab. Dieser Trend wurde teilweise durch eine Ausweitung der Rechte von Angeklagten angetrieben. Eine längst überfällige Ausweitung, würden manche sagen. Andere würden sagen, die Ausweitung ging zu weit. Gleichzeitig wurden Politiker immer weicher bei Kriminalität. Aus Angst, rassistisch zu klingen, hat der Ökonom Gary Becker geschrieben, da Afroamerikaner und Hispanics einen überproportionalen Anteil an Straftaten begehen. Also der Grund für mehr Kriminalität ist, dass Amerika in den 60ern beeilrühmtlich nicht rassistisch war. Wir hatten halt dieses Goldilocks genau richtige Maß an Rassismus noch nicht erreicht, das wir brauchen, um die Kriminalität auf historische Tiefstände zu drücken. Also die einzigen Quellen in diesem Abschnitt über Massininhaftierung reduziert Kriminalität. Das sind 3 Artikel, die Gary Becker in der Business Week geschrieben hat. Alle 3 Kriminologen haben mir gesagt, dass das Abeslot nicht eine akzeptierte Erklärung ist. Wir haben den Leuten zu viele Rechte gegeben und dann gab es mehr Kriminalität. Ich möchte ein paar große sozialwissenschaftliche Sachen ansprechen, bevor wir weitermachen, nur um es loszuwerden. Erstens, mal abgesehen von den moralischen Bedenken bei Massininhaftierung, vieles davon verlagert Kriminalität einfach nur. Es steckt sie in Gefängnisse, wo sie normalerweise nicht erfasst wird und nicht in die Kriminalitätsrate eingeht. Ein anderer Punkt, wenn wir über den Rückgang der Kriminalität reden, reden wir über etwas ganz Bestimmtes. Es geht eigentlich um den Rückgang bestimmter Verbrechen. Generell Gewaltverbrechen, Morde, Überfälle und so weiter. Dieses ganze Phänomen von Kriminalität auf Unternehmensebene und Regierungsebene, Verbrechen durch massive Institutionen, wird komplett aus diesen Berechnungen rausgelassen. Ich sage nicht, dass die Kriminalität nicht gesunken ist, aber unser Verständnis von Kriminalität wird halt durch Straßenkriminalität und Gewaltkriminalität getunnelt. Das ist einer der Gründe, warum ich finde, dass dieses Buch so eine negative Kraft im amerikanischen Leben war. Viele Politiker haben das gelesen und ich glaube, sie haben diese Vermischung übernommen, die das Buch macht. Es springt halt ständig hin und her zwischen, was ist die effektivste Politik zur Kriminalitätsbekämpfung und was ist die richtige Politik. Ich erinnere mich, als ich im Studium war, habe ich einen Kurs über Kriminalität und Bestrafung belegt. Am ersten Tag hat der Professor uns gesagt, wenn man jeden Teenager an seinem 16. Geburtstag einsperren und an seinem 25. Geburtstag wieder freilassen würde, würde man 80% der Kriminalität verhindern. Das ist eine entsetzliche Politik aus vielen Gründen. Aber sie wäre sehr effektiv, um Kriminalität zu verhindern. Wenn jeder Strafzettel fürs Schnellfahren die Todesstrafe nach sich ziehen würde, sofortiger Schuss in den Hinterkopf, hätten wir 0 Geschwindigkeitsüberschreitungen in Amerika. Viele, viele, viele Maßnahmen wären effektiv bei der Kriminalitätsbekämpfung. Aber das heißt nicht, dass sie die richtige Politik sind. Andere Länder, die keine Masseni-Haftierung hatten, hatten auch riesige Kriminalitätsrückgänge in den 90ern. Das ist ein weltweites Phänomen. Ich glaube tatsächlich, dass Masseni-Haftierung wahrscheinlich viele Verbrechen reduziert hat. Hauptsächlich, weil man halt einfach einen Haufen Teenager einsperrt. Das heißt aber nicht, dass es die richtige Politik war. Und es heißt auch nicht, dass es nicht andere Maßnahmen gegeben hätte, die dasselbe Ergebnis gebracht hätten, mit viel weniger menschlichem Leid. Außerdem ist es keine Garantie für langfristige Rückgänge der Kriminalitätsrate. Der Nutzen in Anführungszeichen ist extrem kurzfristig. Diese Person ist von der Straße weg sozusagen und begeht keine Verbrechen. Was passiert in 10 Jahren, wenn sie draußen sind und keinen Job kriegen? Ich weiß nicht, was ich sonst noch zu diesen Analysen sagen soll. Aber die Idee, dass jemand sagt, Masseni-Haftierung ist einzigartig effektiv, weißt du, welches Land guckst du dir an? Deswegen hat Amerika so wenige Morde. Richtig, das war also Grund 1 für den Kriminalitätsrückgang. Er sagt, das erklärt 40% der Reduktion, Masseni-Haftierung. Grund Nummer 2, wir hatten mehr Polizisten auf der Straße. Natürlich. Das ist das eine Mal im Buch, wo sie über tatsächliche Methoden reden und wie schwierig es ist, vieles zu messen. Sie sagen im Grunde, man kann nicht einfach eine Korrelation machen zwischen diese Stadt hat mehr Polizisten und weniger Kriminalität und daraus irgendeine Kausalanalyse ableiten. Aber dann kommt Stephen Levitt mit diesem einzigartigen Modell, das angeblich Kausalität ermöglicht. Er sagt, nach Bürgermeister- und Gouverneurswahlen stellen sie oft mehr Polizisten ein. So ein Wahlversprechen halt. Ich werde 50 neue Polizisten einstellen, auf die Straße bringen, was auch immer. Und dann sinkt die Kriminalität. Das Wichtigste bei Levitts Arbeit dazu, sie hält nicht stand. Man hat Programmierfehler gefunden. Es gibt Fehler in den Daten. Was für eine Überraschung. Andere haben darauf hingewiesen, dass Bürgermeister und Gouverneure nach Wahlen nicht genug Polizisten einstellen, um einen echten Unterschied zu machen. Man kommt dann nur über komisches statistisches Kauderwelsch hin. Außerdem gibt es andere Gründe, warum Kriminalität nach einer großen Wahl sinken könnte, die nichts mit Polizisten zu tun haben. Und dann das Hauptproblem, das ich finde, sollte viel mehr im Mittelpunkt jeder Debatte über Kriminalität und Polizei stehen. Kriminalitätsstatistiken sind keine Statistiken über Kriminalität. Sie sind Statistiken über Meldungen von Kriminalität, die durch Polizeibehörden laufen. Genau. Und es gibt viele, viele Dinge, die Meldungen von Kriminalität erhöhen würden, aber nicht die tatsächliche Kriminalität. Viele Länder, die große Aufklärungskampagnen über sexuelle Übergriffe gemacht haben, haben extrem hohe Raten von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen. Nicht, weil sie mehr von diesen Verbrechen haben, sondern weil die Leute bereit sind, sich zu melden. Man findet auch, dass nach großen Korruptionsskandalen oder Fällen von Polizeigewalt die Leute weniger bereit sind, Verbrechen bei der die Polizei. Und das führt dann dazu, dass es aussieht wie ein Rückgang der Kriminalität, weil du halt weniger Anzeigen hast und die Polizei verkauft das dann als Erfolg. So, guckt mal, die Polizei funktioniert. Wir senken die Kriminalität. Aber in Wirklichkeit heißt das, sie funktionieren nicht, weil die Leute ihnen halt nicht vertrauen. Jede einzelne Studie über Kriminalität muss damit anfangen, dass wir bei den meisten Kriminalstatistiken einfach keine Ahnung haben, wovon wir reden. Die meisten Verbrechen werden gar nicht bei der Polizei gemeldet. Und es gibt irgendwie total komische Sachen, was als schwere Körperverletzung zählt und was nicht als schwere Körperverletzung zählt. Selbst Gewaltverbrechensstatistiken beinhalten Raub, also jemandem was klauen durch Gewalt oder an Drohung von Gewalt. Das hängt auch von einer Ermessensentscheidung ab, mit der Ausnahme von Mord, wo halt quasi eine Leiche ist, und die werden in der Regel gezählt. Und einer der Kriminologen, mit denen ich geredet habe, meinte, Autodiebstahl ist auch komischerweise zuverlässig, weil die Leute das bei der Versicherung melden müssen. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, das ist 2005 noch so ein großes kulturelles Phänomen, 2005 The Wire. Wenn du The Wire geguckt hast, dann weißt du, dass wenn ein neuer Bürgermeister kommt, die setzen die Polizei unter Druck, die Kriminalstatistiken niedrig zu halten, künstlich nach unten gedrückt. Sprecher Unterscorer 1, ich will ja der Typ sein, der seine Lektionen über Stadtverwaltung aus The Wire lernt. Aber ich vertraue dem an diesem Punkt mehr als Stephen Levitt. Es gibt 2 verschiedene Forscherteams, die versucht haben, seine Daten nachzurechnen und sie konnten es nicht replizieren. Das erste hat einfach einen Programmierfehler gefunden. Und das zweite Forscherteam hat gesagt, wenn du das durchrechnest, findest du eigentlich mehr gemeldete Verbrechen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wenn mehr Polizisten auf der Straße sind, die einfach mehr Sachen sehen und das wird erfasst. Es ist halt so ein komisches Ding. Weniger Kriminalitätsmeldungen heißt, die Polizei funktioniert und mehr Kriminalitätsmeldungen heißt auch, die Polizei funktioniert. Wir wissen halt einfach nicht so richtig, was da los ist. Nochmal, senkt die Polizeikriminalität, das ist eine riesige Debatte in 3 verschiedenen Fachgebieten. Und die marschieren da einfach rein und sagen so, ja klar, die Polizei senkt Kriminalität, weil ich eine Studie gemacht habe. Sprecher Underscores 1, Freakonomics. Sprecher Underscore 2, die Masseneinsperrung und Polizeiarbeit erklären also 50% des Kriminalitätsrückgangs laut diesem Argument. Der dritte Grund ist Schmabtreibung. Erinnerst du dich an die Theorie? Sprecher Underscore 2, ja. Im Groben ist die Theorie, ich versuche mal das halbwegs höflich zu formulieren, dass Kriminalität überproportional aus armen Vierteln kommt und innerhalb armer Viertel stattfindet. Abtreibung wird überproportional von armen Bevölkerungsgruppen in Anspruch genommen. Deshalb lässt sich der Rückgang der Kriminalität durch Roe v. Wade und die Verbreitung von Abtreibung erklären. Sprecher Ansor 1, ja. Sprecher Ansor, das ist aus dem Kapitel im Buch. Da steht, Levitt und sein Co-Autor John Donahue von der Stanford Law School argumentierten, dass bis zu 50% des riesigen Kriminalitätsrückgangs seit den frühen 1990ern auf Roe v. Wade zurückzuführen ist. Ihre Logik geht so, die Frauen, die am ehesten eine Abtreibung suchen, arme, alleinstehende, schwarze oder Teenagermütter, waren genau die Frauen, deren Kinder, wenn sie geboren worden wären, am ehesten kriminell geworden wären. Aber weil diese Kinder nicht geboren wurden, fing die Kriminalität an zu sinken in den Jahren, wo sie in ihr kriminelles Hauptalter gekommen wären. Im Gespräch reduziert Levitt die Theorie auf einen kleinen Syllogismus. Ungewolltheit führt zu hoher Kriminalität. Abtreibung führt zu weniger Ungewolltheit. Abtreibung führt zu weniger Kriminalität. Also, ich will nicht mal sagen, dass es da gar keinen kausalen Zusammenhang gibt. Keine Ahnung. Aber die Menge an Informationen, die du bräuchtest, um diese Schlussfolgerung zu ziehen, ist halt enorm, ne? Und die Tatsache, dass das nach dem kommt, wo sie eine viel klarere Korrelation angezweifelt haben, mit den Lebensläufen, also den schwarzen Namen auf Lebensläufen, das ist einfach zum Schreien. Aber warum, Peter? Aber warum? Sprecher 1 Ass. Ja, ein echtes Rätsel. Die fangen an mit einer netten Anekdote über Rumänien, wo Abtreibung eine echt gängige Form der Geburtenkontrolle war. Auf 4 Lebendgeburten kam eine Abtreibung. Und dann hat ein 1966 Ceausescu so ein nationales rumänisches Größeding gemacht und hat Abtreibung verboten. Also quasi über Nacht ging Abtreibung von extrem verbreitet zu praktisch nicht existent. Und dann sagen die, im Vergleich zu rumänischen Kindern, die nur ein Jahr früher geboren wurden, hat die Generation von Kindern, die nach dem Abtreibungsverbot geboren wurde, in jeder messbaren Hinsicht schlechter abgeschnitten. Die hatten schlechtere Schulleistungen, weniger Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und sie wurden viel häufiger kriminell. Und dann legen sie das Argument dar, wie Abtreibung Kriminalität senkt, im Grunde senkt es den Anteil ungewollter Kinder in der Bevölkerung. Und wenn dann Abtreibung legalisiert wird, also das Gegenteil von dem, was Rumänien gemacht hat, wie ein Uhrwerk, 18 Jahre später fängst du an, diese richtig signifikanten Rückgänge in der Kriminalität zu sehen. Um dieses Argument zu stützen, haben sie 4 Beweisstücke. Das erste, 5 Bundesstaaten haben Abtreibung 2 Jahre vor Roe legalisiert und alle 5 hatten frühere Kriminalitätsrückgänge. Das zweite Beweisstück, Staaten mit höheren Abtreibungsraten damals hatten auch größere Kriminalitätsrückgänge. Das dritte Beweisstück, Menschen, die nach Roe v. Wade geboren wurden, haben niedrigere Kriminalitätsraten. Also wenn du dir Leute anguckst, die nach 1973 geboren sind, so, oh, die begehen weniger Verbrechen. Und viertens, Daten aus anderen Ländern bestätigen das Ergebnis. Also die sagen, Studien aus Australien und Kanada haben seitdem einen ähnlichen Zusammenhang zwischen legalisierter Abtreibung und Kriminalität festgestellt. Von diesen 4 Beweisstücken sind 2 fragwürdig und 2 sind glatte Lügen. Sprecher 1 Ass, puh. Sprecher 1 Ass. Also das Wichtigste, was man über das ganze Zeug wissen muss, Staaten, die Abtreibung legalisiert haben, hatten weniger Kriminalität. Und Staaten mit mehr Abtreibung hatten die größten Kriminalitätsrückgänge, ist hauptsächlich, die Daten sind einfach Müll. Also all die Staaten, die Abtreibung früher legalisiert haben, hatten riesige Abtreibungsraten, weil die Leute in diese Staaten gereist sind, um Abtreibungen zu bekommen. Es gibt keine Garantie, dass die Leute 18 Jahre später noch in diesen Staaten leben. Und ich konnte das echt nicht glauben, die tracken nicht mal einen Anstieg der Abtreibungen. Dafür habe ich einen Typen namens Ted Joyce interviewt, der eine Menge Artikel darüber geschrieben hat, weil er ein Ökonom ist, der sich auf Abtreibungspolitik spezialisiert hat. Er weist darauf hin, dass Stephen Leavitt einfach annimmt, dass es 0 Abtreibung in all diesen Staaten vor Roe v. Wade gab. Du behauptest, Abtreibung erklärt 50% des Kriminalitätsrückgangs. Das ist ein riesiger Effekt. Um das nachzuweisen, müsstest du eine Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung der Abtreibungen haben. Aber viele der Staaten, die Abtreibung früh legalisiert haben, waren halt eher liberale Staaten, in denen es schon viele Abtreibungen gab, auch als es technisch illegal war. Es ist nicht groß genug, um diesen riesigen Effekt zu erklären. Und dann weist Ted Joyce auch darauf hin, dass Abtreibung die Geburtenraten gar nicht so stark verändert hat. Es wurden ungefähr gleich viele Leute geboren. Sprecher 1a's, eins der komischen Dinge daran ist, dass Abtreibung an sich nur eine andere Art ist, über Geburtenraten zu reden. Du sagst, es gibt dieses Ding, das die Geburtenraten bei armen Leuten gesenkt hat. Dann guck dir doch einfach die Geburtenraten bei armen Leuten an. Warum das ganze Theater? Sprecher 1a's 2. Und das Wichtigste für mich, wenn es Roe v. Wade war, hast du diese Kohorte von Kindern, die nach der Legalisierung von Roe v. Wade geboren wurden. Wenn vorher 20% ungewollte Kinder in der Bevölkerung waren, sind es jetzt so 10%, weil es besseren Zugang zur Abtreibung gibt. Aber wenn man sich dann die Details anguckt, wie die Kriminalität gesunken ist, es waren nicht die jungen Leute, die den Rückgang getrieben haben. Es waren die alten Leute. Ich habe diesen faszinierenden Artikel gelesen über den Rückgang bei Morden unter Erwachsenen. Das war auch eine Zeit, wo sich die Demografie verschoben hat, wo die Babyboomer ins spätere Erwachsenenalter kamen. Also im Grunde wurde die gesamte Bevölkerung einfach älter. Es gab halt einfach weniger Teenager in der Bevölkerung. Das hat schon mal viel vom Rückgang der Kriminalitätsraten getrieben. Und gleichzeitig gab es Rückgänge, weniger Erwachsene, die sich gegenseitig umgebracht haben. Und der größte Rückgang war bei Ehefrauen, die ihre Ehemänner umgebracht haben. Sprecher 1a's. Dudes rock. Let's go, boys. Sprecher 1a's 2. Das ist auch was, das mit all diesen anderen sozialen Veränderungen der Zeit zusammenhängt. Scheidung ohne Schuldfrage. Leute, die später heiraten. Leute, die zusammenziehen, bevor sie heiraten. Es ist einfacher, jemanden zu verlassen, statt dieses Gefühl der Verzweiflung zu haben. Sprecher 1a's. Typen, die einfach netter werden. Gebt uns mal ein bisschen Credit, Michael. Nein, es ist definitiv die sinkende Ermordbarkeit von heterosexuellen Männern. Die haben aufgehört, so aufreizende Kleidung zu tragen. Sprecher 1.1. Ich will jetzt nicht quasi eine süße kontranutilitive Erklärung gegen eine andere austauschen. Es gibt nicht so viele Ehefrauen, die ihre Ehemänner im Land umbringen. Das ist wahnsinnig verrauscht. Genau, es ist einfach so verrauscht. Die Menge an Variablen, die wir hier haben, ist einfach irre. Und man würde halt erwarten, dass bei sowas, dass viel weniger Teenager sich gegenseitig umbringen, die Kaskade durch die Bevölkerung ist genau das Gegenteil. Es fängt bei so 40-Jährigen an und Teenager haben sich eigentlich mehr umgebracht, weil das genau während der Crack-Epidemie war. Es ist halt so ein extrem komisches Ding, wo Stephen Levitt sagt, oh, Abtreibung erklärt den Kriminalitätsrückgang bei Teenagern. Und dann sagen die Leute, Teenager haben sich eigentlich mehr umgebracht, aber dann sagt er so, ja, wenn du die Crack-Epidemie rausrechnest, dann haben wir den Effekt. Okay, und worauf basiert das Ganze? Also sorry, aber kontrolliert für die Crack-Epidemie, das bringt mich um. Das ist zu gut. Kontrolliert für die Ursachen von Kriminalität, bitte. Aber dann wird's halt richtig zynisch, finde ich. Also im Buch sagen sie, Studien aus Australien und Kanada hätten einen ähnlichen Zusammenhang zwischen legalisierter Abtreibung und Kriminalität festgestellt. Das ist gelogen. Das ist einfach eine glatte Lüge. In Kanada wurde Abtreibung in zwei Wellen legalisiert, einmal 1969 und einmal 1988. Und der Kriminalitätsrückgang passt zu keiner von beiden. Und die Studie über Australien, die sie zitieren, findet gemischte Ergebnisse. In Australien haben auch einige Bundesstaaten es früher gemacht als andere. Die Forscher, die offensichtlich mit Levitt übereinstimmen und versuchen, die Daten so hinzubiegen, die sagen, wir haben es in manchen Staaten früher gefunden, aber nicht in anderen. Und außerdem haben wir keine Daten über das Alter der Täter bei Tötungsdelikten. Also können wir gar nicht sagen, ob es Teenager waren. Also quasi, ach so, ihr könnt halt einfach gar nichts sagen. Es gibt andere Studien, die zeigen, dass in Großbritannien die Kriminalitätsrate in England und Nordirland fast gleich gesunken ist, obwohl Nordirland Abtreibung nicht legalisiert hat. Es gibt eine Auswertung von 20 Ländern, die keinen Zusammenhang zwischen Abtreibung und Kriminalität gefunden hat. Ja. Das bringt uns auch zurück zu dem Rumänien-Zeug. Also im Buch beschreiben sie das als perfektes Spiegelbild von dem, was in Amerika passiert ist. In Amerika haben wir Abtreibung legalisiert und dann gab es weniger Kriminalität. Und in Rumänien haben sie Abtreibung verboten und dann gab's mehr Kriminalität. Also nochmal, Freakonomics stellt das so dar. Diese Kinder hätten ein elendes Leben gehabt. Im Vergleich zu rumänischen Kindern, die nur ein Jahr früher geboren wurden, würde die Kohorte nach dem Abtreibungsverbot in jeder messbaren Hinsicht schlechter abschneiden. Schlechtere Testergebnisse in der Schule, weniger Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und sie würden auch viel eher kriminell werden. Also quasi ein Slam-Dunk, ne? Und eines der ersten Dinge, die man findet, wenn man anfängt, das zu googeln, ist eine Reihe von Studien von einem echten Rumänen, der sich die Daten zum Abtreibungsverbot angeschaut hat und diesen riesigen Anstieg der Geburtenraten direkt nach dem Verbot. Und was er findet, ist genau das Gegenteil. Die Kinder, die nach dem Abtreibungsverbot geboren wurden, haben weniger Verbrechen begangen. Und der Grund dafür hat halt alles damit zu tun, wer in Rumänien abgetrieben hat. Die Leute, die abgetrieben haben, waren hauptsächlich Mittelschicht, besser gebildete Frauen, teilweise weil man Abtreibungen über das offizielle Gesundheitssystem bekam. Man musste es sich leisten können, zum Arzt zu gehen. Man musste gebildet genug sein, um zu wissen, dass Abtreibungen verfügbar waren, ne? Und halt in einer Stadt leben, wo man Zugang hatte. Und als die Abtreibung verboten haben, sind die Geburtenraten explodiert. Aber die Frauen, die dann Kinder bekamen, waren hauptsächlich gebildete Mittelschichtsfrauen, relativ gut situiert, die es sich leisten konnten, ihren Kindern die Ressourcen zu geben, damit sie halt irgendwie gut durchs Leben kommen. Und wenn man sich dann Amerika anschaut, ist es eigentlich das Gleiche. Eine Sache, die sie im Freakonomics-Buch erwähnen, nach der Legalisierung von Abtreibung in den USA, sinken die Kosten für eine Abtreibung von ungefähr $500 auf ca. $100. Das ist ein riesiger Unterschied, ne? Aber $100 Anfang der 70er sind trotzdem einiges an Geld. Und viele Leute haben keinen Zugang zu Abtreibungskliniken, ne? Wenn du auf dem Land lebst, wenn du nicht gebildet genug bist, um die Anzeichen einer Schwangerschaft zu erkennen, du merkst nicht, was passiert. Vielleicht hast du super religiöse Eltern, die dir nicht erlauben, eine Abtreibung zu machen. Es wäre halt echt komisch, so zu tun, als hätte Roe v. Wade den Zugang zu Abtreibungen für arme Frauen nicht verbessert. Weil, ja, klar hat es das, ne? Aber die Verschiebung bei den Frauen, die abgetrieben haben, ist nicht groß genug, um so viel zu erklären, ne? Die ärmsten Frauen, die am meisten marginalisierten Frauen in Amerika, haben Kinder bekommen, als Abtreibung illegal war, und sie bekommen Kinder, wenn Abtreibung legal ist. Genau, er impliziert, dass die Legalität die eigentliche Barriere war, aber es ist nur eine Barriere. Richtig. Und ich konnte es wirklich nicht fassen. Also ich habe das Freakonomics-Buch gelesen, rumgegoogelt, diese rumänische Studie gefunden und habe überlegt, wie ich dir das erklären soll. Ich dachte so, okay, die haben Freakonomics geschrieben und dann hat später dieser Rumäne die Daten überprüft und festgestellt, dass es nicht hinhaut. Und fair enough, wir haben alle schon mal was in populären Medien geschrieben, das sich dann irgendwann als falsch herausstellt, wenn bessere Daten kommen, ne? Ja. Also ich bin zurückgegangen und habe diese rumänische Studie nochmal gecheckt. Die Studie kam 2002 raus, 3 Jahre vor Freakonomics. Oh mein Gott. Das ist also keine Widerlegung von Freakonomics. Das ist ihre Quelle. Das ist die Quelle, die sie in den Fußnoten verwenden. Oh mein Gott. Also für mich ist das nochmal ein neues Level an Zynismus bei diesem Scheißbuch. Da ist was so Wahnsinniges dran, weil was man von diesen kleinen Popsianz-Büchern erwartet, ist Vereinfachung. Und was man so oft bekommt, sind einfach falsche Informationen, ne? Ja, und das ist so faszinierend an diesem Buch und der ganzen Diskussion um das Buch. Immer wenn man Kritik an diesen blöden Flughafen-Bestsellern sieht, ist die Verteidigung meistens so, naja, man muss halt ein paar Ecken glätten, ne? Du versuchst, komplizierte Themen für normale Leute verständlich zu machen. Und weißt du was? Okay, ich habe einen großen Teil meiner Karriere damit verbracht. Es ist schwer, komplexe Ideen und ganze Forschungsfelder zu vereinfachen. Das verstehe ich, ne? Aber es ist halt echt komisch, diese Verteidigung zu benutzen, wenn es darum geht, dass eine Studie sagt, Kriminalität ging runter und du sagst, Kriminalität ging rauf. Keiner würde das als Vereinfachung einer komplexen Idee verstehen. Das ist eine verdammte Lüge. Da ist was komplett Irres dran. Es war 40% das, 10% das, 50% das und man denkt sich, was zum Fick? Ja. Lass uns mal einen großen Schritt zurücktreten und das ist spekulativ, aber auch fast sicher wahr. Ein Teil des Kriminalitätsrückgangs, ich weiß nicht wie viel, vielleicht sogar nur ein winziger Teil, ein Teil davon sind wahrscheinlich einfach sich verändernde kulturelle Normen. Ein Teil ist wahrscheinlich mehr Bildung, weißt du, so lauter kleine Sachen. Und wenn du sagst, 3 Dinge erklären 100% davon, lässt du 0 Spielraum. Aber also, ich habe mich da reingelesen, es gibt einen richtig guten Beitrag von John Roman, wo er durch 25 Erklärungen für den Kriminalitätsrückgang geht, die alle ziemlich gut durch Daten gestützt sind. Ne? Aber man kann nicht alle kombinieren. Ne? Jeder hat so seine Lieblingstheorie und man kann Statistiken benutzen, wie man will, um die eigene Lieblingstheorie zu stützen. Ja, soweit ich das beurteilen konnte, scheint der Konsens zu sein, dass es irgendeine Kombination aus verschiedenen Justizsachen ist. Also Inhaftierung, Polizeiarbeit und das ist auch eine Zeit mit riesigen technologischen Veränderungen. Weißt du, Leute tragen weniger Bargeld mit sich rum. Es gibt eine Theorie, dass es an Klimaanlagen liegt. Leute waren einfach mehr drinnen, gemütlich und nicht draußen am Rumhängen, wo sie mit Leuten interagieren. Man redet über den Videorekorder. Ja, weil Kriminalität im Sommer steigt, ne? Das ist so ein Klassiker aus der Sozialpsychologie. Ja, und der Grund dafür ist natürlich, dass die Leute mehr draußen sind und die Idee, dass Sachen, die Leute mehr drinnen halten, irgendwie Sinn ergibt, ne? Und viel mehr Leute nehmen Medikamente für verschiedene psychische Sachen. Und ein wirklich unterschätzter Faktor ist bessere medizinische Verfahren. Wenn jemand angeschossen wird, ist es viel wahrscheinlicher, dass er überlebt als vor 40 Jahren. Also viele dieser Morde wurden einfach zu Körperverletzungen. Es gibt alle möglichen anderen sozialen Veränderungen, die man nicht von der Kriminalitätsstatistik trennen kann. Also Teenager-Schwangerschaften, die Geburtenrate bei Teenagern ist stark gesunken. Das ist noch so ein langer, langsamer Wandel in deren Lebenszeit. Teenager nehmen weniger Drogen und Alkohol, Erwachsene trinken weniger Alkohol, es gibt weniger, naja, was auch immer, Inflation und Arbeitslosigkeit und der Lebensstandard ist einfach höher. Eine Theorie ist, dass es Einwanderung ist, weil Einwanderer weniger Verbrechen begehen. Oh Michael, ich glaube, du hast das andersrum. Wir werden belagert, mein Herr. Da ist das Bleizeug. Ja, die Leute hängen da irgendwie sehr dran. Und ich denke, da ist was dran. Ich denke, es könnte erklären, warum Kriminalität in den 60ern so stark gestiegen ist. Weil die Babyboomer Teenager wurden und dann ist Kriminalität nicht so stark gestiegen, als Gen X und Millennials Teenager wurden. Vielleicht steckt das Bleiding da drin, obwohl es international völlig auseinanderfällt und nicht wirklich funktioniert. Ich bin nicht so drauf, dass es Quatsch ist, aber ich akzeptiere auch nicht, dass das die wahre Erklärung ist. Ich glaube nicht, dass es irgendeine sozusagen echte Erklärung gibt. Ja, aber was die hier machen, ist quasi das Äquivalent davon, einfach einen Trend anzuschauen und zu sagen, wow, Eisverkäufe sind gestiegen. Richtig. Und Kriminalität ist gesunken. Da haben wir es, Eiscreme und Kriminalität. Das ist alles, was die hier verdammt nochmal machen, ne? Einfach einen Dartpfeil auf eine Tafel werfen, einen Datenpunkt treffen, noch einen auf eine andere Tafel werfen, noch einen treffen und dann so, die zwei, zack. Genau, am Ende schaust du halt auf Korrelationen. Du guckst dir halt super verrauschte Daten über Kriminalität an, super verrauschte Daten über Abtreibungen. Und ich gehe jetzt nicht mal auf die ganze statistische Debatte ein, die es dazu gab. Also es gab halt messenweise Papers darüber, dass grundlegende Codierfehler in Levitts Studie sind. Er benutzt Verhaftungen als Proxy für Kriminalität. Er nimmt die rohe Anzahl an Verhaftungen statt der Verhaftungsraten. So nach dem Motto, New York hat mehr Kriminalität als Wyoming, ja, Clay, weil da mehr Leute wohnen. Einer der Kriminologen, die ich interviewt habe, meinte, halt, kein seriöser Soziologe würde jemals sagen, es liegt an einer Sache oder auch nur an drei Sachen. Es werden halt eher so 12 sein. Und die hängen alle miteinander zusammen. Genau, kann sein, dass man das nie wirklich entwirren kann. Das ist halt so ein Standpunkt, ne? Aber was mich dann so irritiert ist, weißt du, die internationalen Vergleiche halten nicht stand. Der zeitliche Ablauf passt nicht, die Statistiken halten nicht stand. Und trotzdem verdoppelt Levitt seinen Einsatz. Ja, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, ne? Ja, die veröffentlichen immer noch Papers dazu, ja, also ehrlich, was zum Teufel, Alter. Er hat halt eine aktualisierte Version davon rausgebracht, ich glaube, das war 2018, vielleicht 2019. Und die haben eine aktualisierte Freakonomics-Folge dazu gemacht, die habe ich mir angehört. Und wieder finden sie, oh, es erklärt 50% des Kriminalitätsrückgangs, aber dann in der Freakonomics-Folge lässt Levitt so einfach fallen. Er meint, naja, es könnte sogar 80 oder 90% erklären. Na klar. Ja, das steht halt nicht in deinem Paper, aber okay. Ich finde die Vorstellung irgendwie geil, dass so ein seriöser Akademiker, und das passiert glaube ich öfter als man denkt, also ein Akademiker stellt eine These auf und der braucht eigentlich einfach Therapie. Und wenn Leute seine These angreifen, statt zu sagen, weißt du, das ist interessant, vielleicht könnte man das anders betrachten oder vielleicht habe ich Unrecht, dann wird er halt einfach 20 Jahre lang defensiv. Ja, und am Ende ist er einfach ein kompletter Spinner. Was mich halt so irritiert, ich bin nicht mal so überzeugt davon, dass dieser Effekt nicht existiert. Ja, Wenn es dir halt super wichtig ist zu sagen, dass Abtreibung eine der Sachen ist, die da reinspielen, dann kann ich das anhand der Daten nicht wirklich widerlegen. Aber für mich ist das auf dem Level von irgendwie VHS oder Klimaanlagen. Weißt du, es ist halt so vage plausibel. Man kann quasi mit Statistik fast alles behaupten, was man will, wenn man versucht, 10% von diesem riesigen gesellschaftlichen Wandel zu erklären. Man könnte sagen, der Rückgang von Schallplatten erklärt 10% des Kriminalitätsrückgangs, wenn man will, mit modernen statistischen Methoden. Also ich sage jetzt nicht, dass er voll Scheiße labert. Die Daten erlauben mir das nicht. Also ja, das ist halt ein unglaublich komplexes Bündel an Phänomenen. Und wenn du sagen willst, dass Abtreibung Teil dieses Gewebes ist, meinetwegen. Aber sobald du sagst, es sind 50%, dann musst du halt eine unglaubliche Menge an Daten vorlegen. Ja, und stattdessen liefert er dir einfach nichts, ne? Ein bisschen fehlerhafte Daten aus Rumänien und ein bisschen rumspekulieren. Zum Abschluss, also ich habe mir einen Haufen Rezensionen zu dem Buch durchgelesen und nur eine hat darauf hingewiesen, was für ein ideologisches Projekt das ist. Wenn man sich anguckt, was man tatsächlich aus dem Buch lernt, dann ist es so, okay, Wahlkampffinanzierung ist nicht so wichtig und Diskriminierung ist nicht so schlimm. Die haben ein ganzes Kapitel, das habe ich einfach übersprungen, darüber, wie der Schutz der Wälder für den Fleckenkauz das Geld nicht wert ist. Und das ganze Buch hindurch bauen sie diese Zweiteilung auf zwischen Handeln nach Bauchgefühl und Handeln nach Daten, ne? Aber was wir durchgehend in dem Buch sehen, ist, dass ihre angeblich datengetriebene Darstellung voll von Ideologie durchsetzt ist, ne? Ja, die lassen wichtige Informationen weg. Die benutzen Daten, die nicht das belegen, was sie behaupten. Die zitieren bestehende Forschung falsch. Genau. Ich will jetzt nicht so ein komisches QAnon-Ding aufmachen, wo man sagt, es ist Quatsch, auf Daten zu gucken. Oder wir sollten keine Forschung lesen. Das ist natürlich genauso oberflächlich, wie zu sagen, Forschung löst alles. Aber ich will halt betonen, dass das ein falscher Gegensatz ist. So etwas wie Daten benutzen, um jedes menschliche Urteil, jeden Wert, jede Ideologie aus unseren Entscheidungen zu entfernen, das gibt es nicht. Wir sollten Entscheidungen auf Basis von Werten treffen, ne? Das Buch hat so eine Selbstsicherheit, die quasi auf die Leser übergeht, ne? Die Leute hatten halt diesen Glauben, dass das irgendwie bahnbrechend sei. Und weißt du, ich muss sagen, so sehr die auch diese Gegenüberstellung von Bauchgefühl und Wissenschaft aufbauen, die Anziehungskraft der meisten ihrer Ideen ist eigentlich total intuitiv. Genau, die stellen halt Behauptungen auf, die vielleicht nicht der Konsens sind, aber nicht wirklich kontraintuitiv, ne? Oh, Swimmingpools sind auch gefährlich. Also das wissen wir doch alle irgendwie, ne? Dass Kinder am Swimmingpool eine gefährliche Kombination sind. Ich glaube, was die da eigentlich präsentieren, ist im Grunde was, das an dein Bauchgefühl appellieren, so. Und deshalb funktioniert es. Und ich glaube, ganz wichtig, die verpacken es halt neu und verkaufen es dir zurück, während sie dir sagen, das ist Wissenschaft, ne? Während sie dir sagen, das ist objektiv, was irgendwie schlimmer ist. Weil wenn du weißt, dass du nach Bauchgefühl handelst, dann kannst du das mit dem Bauchgefühl anderer Leute vergleichen und ein bisschen Demut haben. So nach dem Motto, naja, ich sehe das so, jemand anders sieht das anders. Aber so ist es halt, nein, nein, ich mache Wissenschaft und alle anderen sind Trottel. Das ist tatsächlich richtig gefährlich. Genau. Und da steckt die Unterstellung drin, dass Institutionen, also große akademische Institutionen, diese Informationen entweder ignorieren oder irgendwie vertuschen, ne? Und das ist halt echt brandgefährlich. Genau. Und irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, wenn ich von einem Buch wie Freakonomics höre, dann fallen mir halt ganz bestimmte Diskussionen ein, so wie die Abtreibungsgeschichte. Und dann hört man alles, was das Buch enthält. Und statt dass es klarer wird, wird es halt zu so einem Wust aus Blödsinn in meinem Kopf und ich denke mir, Alter, das Buch war ja noch dümmer, als ich dachte. Es ist echt schockierend, wie dumm dieses Buch ist. Ich hatte erwartet, es wird so wie Gladwell, wo man es quasi suchen muss. Das ist auch der Grund, warum ich das als erste Folge vorziehen wollte, die wir veröffentlichen. Wir haben über viele andere Bücher gesprochen. Wir haben schon Folgen aufgenommen über eines der Gladwell-Bücher und The End of History und Clash of Civilizations. Aber ich glaube, Freakonomics ist wirklich einer der schlimmsten Einträge hierin. Sowohl, weil es so dumm ist, als auch, weil halt niemand das damals angemerkt zu haben scheint. Genau, das ist irgendwie unglaublich. Und weißt du, Michael, du hast dieses Phänomen mal so beschrieben, diese TED-Talkifizierung des amerikanischen Diskurses. Also als normaler Konsument würde man davon ausgehen, dass über dieser ganzen Pop-Science irgendwo noch ein Level von seriöser Wissenschaft existiert, dass die seriösen Leute diskutieren. Aber in Wahrheit gibt es keine seriösen Leute und die lesen alle den gleichen Müll. Das ist halt so ein wahres und gruseliges Phänomen. Weißt du, die mächtigsten Leute der Welt nehmen die gleichen dummen Ideen auf wie wir alle. Freakonomics. Freakonomics